Schutz. Wir leben die Leben, die glauben, was sie sehen, und die Tauben, die glauben, was sie hören. Und in den Schild, durch den Schild und aus dem Schild.